als ich mich schon so viele Tage damit abgequält hatte, ob Napoleon so gehandelt hätte wie ich, fühlte ich doch deutlich, dass ich kein Napoleon war. Ich habe die ganze Qual, ja Qual dieses ganzen Geschwätzes ausgehalten, und da wollte ich sie endlich einmal loswerden, Sonja, sie von den Schultern wälzen, mit einem Ruck. Ich wollte, weißt du, ohne Kasuistik töten, einzig um meinetwillen, Sonja, für mich allein. Hierbei wollte ich nicht einmal mir selbst etwas vorlügen. Nicht um meiner Mutter zu helfen, habe ich getötet, das ist Unsinn. Nicht um Mittel und Macht zu erlangen und dann ein Wohltäter der Menschheit zu werden, habe ich getötet, Unsinn. Ich habe einfach getötet, für mich getötet, für mich allein. Und ob ich nachher irgendjemandes Wohltäter geworden wäre oder ob ich mein Leben lang wie eine Spinne alle in mein Netz eingefangen hätte, um aus allen die Lebenssäfte auszusaugen, das hätte mir in jenem Augenblick vollkommen gleichgültig sein müssen. Und vor allem, Sonja, ging es mir nicht ums Geld, als ich tötete. Nicht Geld brauchte ich, sondern vielmehr das andere. Jetzt weiß ich das alles. Versteh mich recht. Vielleicht wäre es auf diesem Weg in Wirklichkeit nie zu einem Mord gekommen. Aber ich musste etwas anderes in Erfahrung bringen, und dies andere trieb mich. Ich musste wissen, und zwar so schnell wie möglich wissen, ob ich eine Laus war wie alle anderen oder ein Mensch. Ich musste wissen, ob ich die Grenze übertreten kann oder nicht, ob ich es wagen würde, mich zu bücken und die Macht zu ergreifen oder nicht. Bin ich eine zitternde Kreatur oder habe ich das Recht zu töten? Das Recht zu töten? Fuhr Sonja auf. »Ach, Sonja«, rief er gereizt aus, wollte ihr schon etwas entgegnen, schwieg aber dann doch aus Verachtung. »Unterbrich mich doch nicht, Sonja. Ich wollte dir nur eines beweisen. Der Teufel hat mich damals hingezerrt. Aber erst hinterher hat er mir erklärt, dass ich nicht das Recht hatte, hinzugehen, weil ich eben genauso eine Laus bin wie alle anderen. Er hat mich zum Besten gehalten. Und jetzt bin ich zu dir gekommen. Nimm deinen Gast auf. Wenn ich keine Laus wäre, wäre ich dann zu dir gekommen? Höre, als ich damals zu Alten ging, da war es für mich ein Experiment. Das musst du wissen. Aber sie haben sie getötet. Getötet. Aber wie habe ich getötet? Tötet man denn so? Geht man denn so zum Töten, wie ich damals hinging? Ich werde dir später einmal erzählen, wie ich hinging. Habe ich denn die Alte getötet? Mich habe ich getötet, aber nicht die Alte. Ich habe mich mit einem Schlag getötet, für immer. Diese Alte hat der Teufel erschlagen, aber nicht ich. Genug. Genug, Sonja. Genug. Lass mich, stöhnte er plötzlich, wie in krampfartiger Beklemmung. Lass mich?